Entzückende Diddy. Seit ich nicht mehr bei dir bin, habe ich immer nur an mich denken müssen. So viele schöne Erinnerungen denken in meinen Kopf. Ich könnte stundenlang nur von den schönen Momenten, die ich zusammen hatten. Ich habe immer geglaubt, nichts auf der Welt, aber auch gar nichts könnte dich entzweien. Entzückende Diddy. Seit ich nicht mehr bei dir bin, habe ich nur noch an mich denken müssen. So viele schöne Erinnerungen denken in meinem Kopf. Ich könnte stundenlang nur von den schönen Momenten, die ich zusammen hatte. Ich habe immer geglaubt, nichts auf der Welt, aber auch gar nichts könnte dich entzweien. Und wie soll das alles nicht mehr wert sein? Etwas ganz Besonderes für dich, was ich nie vergessen werde, war unser gemeinsames Spiel. Im Spiegel gesehen, im Spiegel gesehen, im Spiegel gesehen. Am liebsten würde ich immer zu Hause sein, in mich schielen schauen, deinen Tortelloni spüren. Ich mache alles, was ich falsch gemacht habe. Hauptsache, es macht dich glücklich. Ich werde mein gemeinsames Leben umkrempeln, wenn es sein muss. Glaube mir, ich will. Scheiße! Glaub mir, ich will mich wirklich. Nein, wie faul. Stinkende Flaschen für dich. Dein Fischkopf. Etwas ganz Besonderes für dich. Was ich nie vergessen werde. Nie vergessen. War unser gemeinsames Spiel. Gemeinsames Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Spiel gesehen. Scheiße, ich bin voll der anderen Alphabet. Spiel gesehen, Spiel gesehen, Spiel gesehen, Spiel gesehen, Spiel gesehen, Spiel gesehen.